nur ein Augenblick für ein ganzes Glück. Augenblick. Nur ein Augenblick und ich denk zurück an ihren Augenblick. Wenn Luxus zu deinem Herzschlag führt, dein Name die Fachwelt ziert, und wenn du alles hast, dann, spürst du die Last des Augenblicks. Augenblick, das Leben ist ein Augenblick, nur ein Augenblick, dann bleibt nichts zurück. Augenblick, ich lebe für den Augenblick. Für das Mädchen Augenblick. Für ein ganzes Glück. Augenblick. Und ich warte auf ihren Augenblick.